Hallo, guten Tag. Ich Tag. möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Şeyma Karakaşlı. Ich bin auf dieser Station. Etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid, okay? Alles klar, mache ich. Okay, ich werde zuerst Ihre persönlichen Daten abfragen, dann Ihre aktuelle Beschwerden, am Ende ein paar Informationen über Ihre Familie. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Kurt Walter. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? KURT ist der Vorname und Walter mit T ist der Nachname. Okay, Herr Waldner, oder? Herr Waldner. Walter. Walter, okay. Alter. Wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 62 Jahre alt und bin am 1. Mai 1960 geboren. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Walter? 1,80 groß und 100 Kilo schwer. Ja, was führt Sie zu uns? Ich habe, also Sie wissen doch, mich hat jetzt der Rettungsdienst gebracht. Ich habe den Notarzt gerufen, weil ich, der ganze Körper tut mir eigentlich weh, aber die Brust tut mir weh und Okay, könnten Sie genau zeigen oder sagen, wo liegen diese kann Schmerzen ich nicht, am? alles tut mir weh, überall. Und ich muss so zittern. Okay. Seit wann leiden Sie daran? Bitte? Seit wann Ja, leiden Sie plötzlich, daran? das kam jetzt ganz plötzlich. Auf einmal habe ich mich schlecht gefühlt. Ich fühle mich einfach schlecht. Ganz plötzlich habe ich so dieses Zittern gehabt. Der ganze Körper tut mir weh und hier auch. Okay. Übrigens, darf ich was sagen? Das ist ein Originalfall. Ich mache den genau nach. Das ist ein Patient von mir, den ich letzte Woche hatte. Original mache ich den jetzt nach. Okay. Also, vor 1, 2 Stunden haben diese Schmerzen angefangen, oder? Ja. Okay. Haben Sie auch Atemnot? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut Luft kriege. Okay. Ja, Herr Walter, ich möchte dieses Aufnahmegespräch unterbrechen, um Ihren Vitalparameter zu messen und ist, können wir weitergehen. Das Können ist wir wichtiger, weitermachen? Können wir weitermachen. weitermachen? Können Ja. wir weitermachen? Ja. Okay, ich habe gemessen und geschrieben. Sie, ne? Also das EKG, Sie müssen das jetzt dem Patienten auch sagen. Das EKG ist in Ordnung, da ist nichts. Und genau. Okay. Ja, Herr Walter, Ihren Vitalparameter sind in Könnten Sie genau beschreiben, wie sind diese Schmerzen? Eher dumpfartige, krampfartige, ziehende, brennende? Wie können Sie beschreiben? Hallo, ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Entschuldigung, nochmal wiederholen, ich habe es nicht gehört. Okay. Wir sind nicht, weiß ich nicht. Es ist einfach brennt ein bisschen, ja, würde ich sagen. Okay. Abhängig oder atemabhängig oder lageabhängig? Die kamen jetzt ganz plötzlich. Ich habe es vorher nicht gehabt. Okay. Okay. Und wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerz? Zehn. 10, okay. Das ist sehr. Diese Schmerzen irgendwo hinaus. Nein. Okay. Okay. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie auch Atemnot haben. Zum Beispiel können Sie Ich muss Ihnen was erzählen, Frau Doktor. bitte Ja, ich schön. muss Ihnen was erzählen. Ich war letzten Monat war ich im Aliso Hospital. Da ist aber nichts rausgekommen. Da ist eine Engstelle, aber diese Engstelle musste nicht gemacht werden. Diese Engstelle und da hatte ich auch dieselben Beschwerden. Also seit 1 Monaten kommen diese Nein. Beschwerden. Andere Schmerzen. Das ist nicht wie damals. Damals Okay. waren die Beschwerden anders und jetzt sind sie anders. Jetzt tut Okay. mir der ganze Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ein bisschen Wasser in den Beinen immer, ein bisschen in den beiden Beinen. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen dick sind. Aber soll ich was sagen? Verstanden. Also der Patient sagt, dass die Beine dick sind, aber sie sind nicht dick. Okay. Dagegen eine Medikamente eingenommen, Gegen was? also gegen Schmerzen oder die andere. Seitdem, ich habe das Gefühl, jetzt wird es besser. Okay. Kennen Sie den Namen von der Sprech? Ich habe verstanden. Also die Notärztin hat Aspisol und Heparin gespritzt. Okay. Und ein bisschen Morphin. Ich habe das Gefühl, jetzt tut mir die Leiste so weh. Aua, die Leiste tut mir jetzt weh, die linke Leiste. Haben Sie Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig? Ich weiß es nicht. Ich habe Ihnen gesagt, ich zittere. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Ja, Herr Walter, ich verstehe Sie. Sie haben sehr viele Beschwerden, aber da. Ja, und wir werden alles machen, damit Sie Zeit ab oder zugenommen. Nein, gleich, ist alles gleich geblieben. Leiden Sie unter Meine Leiste tut mir weh. Okay. Haben Sie eine Schwellung im Leistebereich? Bei der Untersuchung überprüfe ich auch. Okay. Haben Sie Übelkeit oder haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Nein. Okay. Verstopfung oder Nein. Durchfall? Nein. Oder zum Beispiel Blut im Stuhl aufgefallen? Gut. Aufgefallen. Also, ich hatte natürlich jetzt, weil ich Schmerzen hatte und weil es mir nicht frequent. Okay. Ich habe Leistenschmerzen. Die linke Leiste tut mir weh. Auch stellen. Ich bitte Sie um etwas Geduld. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, seit der Herzkatheteruntersuchung nehme ich ASS 100 ein. Haben Sie angenommen? Okay. Einmal morgens? Mittags. Ich nehme Mittags. die immer mittags. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich habe hier Operation. Ist das eigentlich ein Eingriff? Also Ach so, das nennt man keine Operation. vollständig geimpft? Ja, ich bin dreimal geimpft, Frau Doktor. Die letzte Impfung war vor 4 Monaten. Auch gegen Kinderkrankheiten auch. Ach, das weiß ich nicht mehr. Als Kind. Ich bin vollständig geimpft, aber Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Pollen, ja. Naja, wenn Pollen rumfliegen, dann muss ich niesen und die Nase läuft. Okay. Lassen Sie uns über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Nein. Okay. Nehmen Sie Drogen? Nein. Okay. Nein, sie sind schon verstorben. Okay, es tut mir leid. Meine Eltern altersbedingt. Natürlicher Tod. Arkadaki çok komik oluyor da. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe wie ist Ihren Familienstand? Ich habe nie geheiratet, ich bin ledig. Okay. Was machen Sie von beruflich? Ich arbeite nicht mehr. Okay. Also sind Sie ja, ich war selbstständig sozusagen und arbeite jetzt einfach nicht mehr. Okay. Hausarzt. Mein Hausarzt ist der Dr. Spatzek. Okay. Oder möchten Sie etwas hinzufügen? Meine Leiste tut mir weh. Okay, ja, bei der Ihre Leiste. Okay, legen Sie sich bitte auf die Untersuchungsliege und ich würde Sie zuerst körperlich Blut abnehmen, dann ein ja, Thorax, Brustkorb ein Echokardiographie veranlasse ich auch. EKG haben Sie schon geschrieben, oder, Frau Doktor? Ja, ich habe geschrieben. Ein Röntgenthorax, das heißt ein Röntgen von meiner Brust noch. Mhm. Ja. Und ein Ultraschall von meinem Herzen. Genau. Mhm. Okay. Kontrollieren Sie, wenn Sie mal Blut abnehmen. Ja, es kann auch um Herz. Deswegen Ihren Herzenzyme und ja, Enzymparameter, bitte. Herzen kommen, oder? Du kannst sagen, die Ursache der Beschwerden könnte am Herzen liegen, deswegen machen wir die. Enzyme CKMB, CK, CKMB. Okay. Ja, und Troponin ist nicht. Ich mache auch Troponin. Was machen Sie noch, Frau Doktor? Ja, nur mein Herz? Kontrollieren Sie nur mein Herz und Blut? Herz, Lungen und Ihre auch Ihre Leiste. Ja. Gucken Sie im Blut nur nach den Herzenzymen nach? Nein, ja, okay. Okay, alles klar. Okay, legen Sie sich bitte auf die Untersuchungsliege. Ich komme wieder zu Ihnen. Alles klar. Fertig? Ja, fertig. Okay. Ich habe keine noch Frage, aber unsere Kollegen habe euch Fragen. Keine Fragen. Frau Obereisen, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ich möchte Ihnen den Fall vorstellen. Haben Sie kurz weiter? Ist einen 62-jährigen Patienten. Er ist 1,80 Meter. Patient, nicht Patientin. Jähriger Patient. Er ist ein groß und 100 Kilo schwer. Orada birisinin sesi açık, çok rahatsız ediyor. Kapatabilir misin? Mahmut Bey. O birisinin sesi açık, çok rahatsız ediyor. Hocam kapatmaya çalışıyorum da kapatamadım. Ha, tamam, okey. Wegen seit ein, zwei Stunden bestechen de ganze bire Man kann sagen, generalisierte Schmerzen am ganzen Körper. Ja. Okay. Ja? Bereich kann man auch sagen. Schmerzen am ganzen Körper, aber betont, also überwiegend oder betont oder überwiegend oder vermehrt. Über Tremor, Dyspnoe. Tremor ist es nicht. Also Tremor ist was anderes. Ne? Tremor ist ja, wenn man isoliert an einem Körper ein bestimmtes Zitternmuster hat. Er hat ja gesagt, er zittert am ganzen Körper. Ich würde nicht Tremor sagen. Tremor ist zu speziell. Ich würde sagen, er beschreibt ein Zittern am ganzen Körper. Okay. Zittern. Das ist ein subjektive Sache. Ne? Und er sagte, dass diese Schmerzen plötzlich aufgetreten seien. Mhm. Und die Schmerzintensität liege bei 10 auf einer Schmerzskala von 0 bis 10. Mhm. Ja, wegen dieser Schmerzen habe er in Notaufnahme ein Nee, das haben Sie falsch verstanden. Nicht in der Notaufnahme. Er hat den Rettungsdienst gerufen. Der Rettungsdienst war bei ihm zu Hause. Die Notärztin war bei ihm zu Hause. Okay. Der Rettungsdienst, er hat den Rettungsdienst alarmiert. Okay. Ja, ein Spray wurde... Er hat kein Spray gekriegt. Er hat es gespritzt bekommen. Die Medikamente hat er gespritzt bekommen. Okay. Ja? Ist nicht schlimm. Ist ja gut, dass wir das nochmal sagen. Er hat kein Spray. Ich habe nie Spray gesagt. Ich habe gesagt, die Notärztin hat mir Medikamente gespritzt. Okay. Gespritzt heißt IV, spritzen. Okay. Hat nicht gesprüht. Spray, das Verb zum Spray ist sprühen. Der Notarzt hat mir ein Medikament gesprüht. Okay, dann ja. Aber ich habe gesagt, gespritzt in die Vene. Okay. Ja. Alles gut. Alles war super bis jetzt. Alles war gut, sehr gut. Aspizol, Heparin und Morphin wurden bei dem Patienten gespritzt. Dem Patienten. Bei dem Patienten. Nicht bei, ohne bei. Bei dem heißt, neben dem Patienten, wurde das Medikament gespritzt. Nein, es wurde dem Patienten gespritzt. Okay. Mhm. Ja? Okay. Aspidsol, Heparin und Morphin wurden dem Patienten gespritzt. Sehr gut. Okay. Ja, die Frage nach Orthopne und ähnliche vorherige Beschwerden wurden verneint. Mhm. Ja, er habe dagegen keine Medikamente eingenommen. Mhm. Sie klagte auch über ein Schmerzen im linken Leiste, Inguinalbereich, oder? Klagt oder klagt immer noch, ne? Der hat immer noch. Inguinalbereich, genau, in der Leiste. Okay. Leiste kann man ruhig sagen, er hat Schmerzen in der Leiste. Mhm. In der Leiste. Die vegetative Anamnese sei bis auf Tachykardie unauffällig. Und ja, und aber, ja, vor ein... Ja, okay, weiter. Mhm, alles gut. Ja, vor einem Monat wurde ein... Vor einem Monat. Okay, vor einem Monat wurde eine Angiografie durchgeführt. Was für eine Angiografie? Angiografie vom Bein, Angiografie vom Herz oder Herz, meinen Sie Koronarangiografie? Koronarangiografie durchgeführt. Mhm. Seitdem nehme er ASS 100 Milligramm einmal mittags ein. Was kam dann in der Koronarangiografie raus? Warum ist er denn koronarangiografiert worden? Ja, er hatte damals auch Beschwerden. Was für Beschwerden? Also Schmerzen, aber nicht gleiche. Wo Schmerzen? Was für Schmerzen? Brustschmerzen. Ja, er hatte damals Brustschmerzen. Deswegen hat man die Koronarangiografie gemacht. Und was kam dabei raus? Dabei kam raus? Oh, ein Engstelle, oder? Engstelle. Eine Engstelle, ja. Und ja. Warum? Was hat man gemacht für die Engstelle? Verengung? Ja, und hat man therapiert? Hat man einen Stent gemacht? Hat man Ballondilatation gemacht? Was hat man gemacht? Mhm. Das habe ich gesagt, das haben Sie nicht mitbekommen. Der hat eine Engstelle gehabt, aber man musste keine Intervention machen. Die war nicht so hoch, die Engstelle. 40%. Okay. Zum Beispiel. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die Engstelle war nicht so, dass man was machen musste, habe ich gesagt. So hat der Patient das gesagt. Also müssen Sie jetzt sagen, als Arzt, diese Engstelle war nicht interventionsbedürftig oder diese Engstelle musste nicht dilatiert werden. Hm? Okay. Kann man so sagen. Mhm. Okay. Und er sei vollständig geimpft. Die Voroperationen seien unbekannt. Und er habe eine Pollenallergie. Diese allergische Reaktion gehe mit Rhinitis einher. Mhm. Noxenanamnese sei unauffällig. Familiäre Anamnese sei unauffällig. Und er war früher LKW-Fahrer. Mhm. Ja, laut der anamnestischen Angaben, das war's. Laut der anamnestischen Angaben gehe ich von einer... Moment, stopp. Stopp. Bitte schön. Also doch, sagen Sie, Entschuldigung. Erstmal, nein. Was gestimmt? Bitte schön. Okay. Was gestimmt? Nein, okay. Okay. Sie gehen wovon? Was denken Sie, was der hat? Genau, ich bin mal neugierig. Laut der anamnestischen Angaben gehe ich von einer... Koronarherzkrankheiten aus. Warum? Dafür sprechen Schmerzen, Brustschmerzen und Zittern, Angst. Hat der Patient typische Beschwerden für eine koronare Herzkrankheit? Also nicht typisch. Er hat atypische Beschwerden, ne? Er hat atypische Beschwerden. Warum? Also zum Beispiel tut ihm alles weh. Es tut ihm nicht nur hier, sondern es tut ihm alles weh. Strahlende Schmerzen, typischerweise aus wie bei der KHK oder beim Herzinfarkt und nicht bei der KHK, wie bei einem akuten. Wir müssen jetzt sagen, nicht KHK, sondern Sie müssen jetzt sagen eigentlich, ich gehe von einem akuten Koronarsyndrom aus. Das müssen Sie sagen, nicht von einer KHK aus. Mhm. Das ist erstmal ein akutes Koronarsyndrom. Mhm. Okay, so, aber was spricht denn gegen ein akutes Koronarsyndrom? Die unspezifischen Beschwerden, er hat überall Schmerzen. Zweitens, was spricht auch noch dagegen? Diese Schmerzen strahlen nirgendwohin aus. Also atypische Beschwerden, ne? Die strahlen nicht aus, er hat dann Druckgefühl. Und was spricht doch dagegen aus? Er hat Allgemeinsymptome, was zum Beispiel? Er zittert am ganzen Körper. Das ist nicht typisch für eine KHK. Und was hat er noch? Er hat noch einen Schmerz angegeben. Das spricht auch gegen eine KHK. Aber wo hat der Schmerzen? Wo hat der jetzt hauptsächlich Schmerzen, als er gekommen ist? Was tut ihm weh? Herr Brustschmerzen, aber auch linken Leiste. Die linke Leiste tut ihm weh, ständig die linke Leiste tut ihm weh. Was machen Sie, wenn Sie eine sehr gute Ärztin sind? Wenn Sie eine sehr gute Ärztin sind und Sie wissen, er hat vor einem Monat eine Herzkatheteruntersuchung gehabt und die war unauffällig. 40% Stenose ist nichts. Wenn er vor einem Monat eine unauffällige Herzkatheteruntersuchung hatte, Sie haben jetzt die Herzenzyme gemacht. Das Troponin ist zweimal negativ. Haben Sie eigentlich einen Herzinfarkt auf jeden Fall ausgeschlossen? Und eigentlich kann es auch kein akutes Koronarsyndrom mehr sein. Er hat vor einem Monat erst die Katheteruntersuchung gehabt. Da war nichts. Er hat jetzt nicht dieselben Beschwerden. Ich habe extra gesagt, es sind nicht dieselben Schmerzen. Damals hatte er nur Brustschmerzen gehabt und da kam auch nichts bei raus. Jetzt hat er am ganzen Körper Beschwerden, unspezifische. Ich habe extra einen schwierigen Fall ausgesucht, mal abgesehen davon. Ne? Es geht ja darum, dass wir reden, damit wir viel reden können. Ja? Er hat überall Schmerzen. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Und die sind anders, hat er jetzt gesagt. Und er hat Schmerzen in der Leiste. Und wenn Sie haben jetzt das Troponin und Sie wissen ganz genau, okay, es kann kein... Und wenn Sie sind jetzt eine sehr gute Ärztin, wie wird eine Herzkatheteruntersuchung gemacht? Wo wird der Zugang gelegt? Okay, ja. Wo wird der Zugang gelegt? Gibt es zwei Optionen? In radiale oder in arteriale? Sie gucken natürlich sofort in den Vorbefunden nach, ob es radial oder femoral gemacht worden ist. Ne? Weil Sie sind ja eine sehr gute Ärztin, weil er hat ja Schmerzen in der Leiste. Was ist der typische Zugang? Rechte Leiste oder linke Leiste? Rechte. Rechte. Er hat linke Seite, hat der Schmerzen. Kann man über wenn man radial nicht reinkommt, wenn man rechtsfemoral nicht reinkommt, dann nimmt man linksfemoral. Ist so. Katheter worden. Und dann? Woran denken Sie? Ja, vielleicht. Leiste, ne? Irgendeine Verletzung. Also tasten Sie jetzt mal da. So, tasten, tasten, tasten. Sie tasten da. DERB, fest, derb. Ne? Sie tasten in der Leiste eine Walnuss. Sie da, ne? Da ist irgendwas. Das tut ihm auch echt weh, wenn Sie drauf tasten. So, das haben Sie eben ja gemacht. Okay. Was machen Sie jetzt? Was kann es denn sein? Was für eine Untersuchung müssen Sie jetzt machen? Sehr gut, Bereich. Super. Warum? Auf Deutsch. Strömungsgeräusch. Ärztin sind. Sie hören auf der rechten Seite auch, um zu gucken, ob er beidseits das Strömungsgeräusch hat. Suchen Sie dann, was machen Sie dann? Ja, Doppler-Ultraschall. Sehr gut, super, prima, mhm. Ultraschall-Doppler. Mhm. Wenn er bald mhm. Ja, dann hat er recht. Aber trotzdem müssen Sie, auch wenn es beidseitig oder einseitig ist, Doppler. Sie haben einen Doppler gemacht, man sieht nicht. Das tut ihm sehr weh. So, jetzt sind, seitdem der Patient zu uns gekommen ist, mehrere Stunden vergangen. Jetzt haben wir Knoten und er hat Fieber. Haben Sie sich die Beine angeguckt, beide Beine? Mhm. Immer. Sollten das machen, okay. Mhm. Sie sind aber eine sehr gute Ärztin und weil das linke Bein in der Leiste wehtut, haben Sie sich natürlich das ganze Bein angeguckt. Was wir getastet, ne? Aber wir haben jetzt auch einen Doppler gemacht, haben wir sowieso gesehen. Um zu gucken, ne, ob da alles in Ordnung. Mhm. Oh, ah, ab. Oh. Das linke Bein ist rot, richtig rot. Und er hat jetzt auch Temperatur. Es ist wirklich so. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist nach kann es denn sein? Er hat Schmerzen in der Leiste, er hat da einen Lymphknoten, er hat gezittert, als er kam. Wir wussten nicht genau, warum. Und dann ist jeder Arzt verwirrt, war ich auch. Ich habe auch gedacht, es ist ein akutes Corona-Syndrom, aber ich habe mir gedacht, kann nicht sein. So wie Sie auch. Trotzdem habe ich genauso wie Sie auch Troponin gemacht. Einmal oder zweimal? Zweimal. Immer. Ticker, ticker, nicht machbar. Alles in Ordnung. Mhm. Hat er jetzt, die Schmerzen sind unerträglich in der Leiste, wirklich. Wir mussten Schmerzmedikamente geben. Und am nächsten Tag ist das Bein knall. Mhm. Und er hat Temperatur. Was ist das? Ja, Entzündung, aber... Ja, und wie nennt sich die Entzündung am Unterschied? Was ist das? Ja, Erysipel, oder? Ja, richtig. Differentialdiagnose zum Erysipel, was könnte es noch... Nicht Erysipel, sondern... Mhm. TVT, oder? TVT nicht, nein. Entzündung. Schenkel noch rot. Das war bei ihm nicht. Das war nur der Unterschenkel. Mhm. Das war ein Erysipel. Ich habe diesen Fall genommen, den hätten sie nicht wissen können. Und man kann ja darüber sprechen. Wir müssen ja nicht immer so Sachen haben wie, ja, der Patient hat Diabetes. Ja, ah, der Patient hat das. Das war schön. Ich finde, das war ein komplizierter Fall. Schwer. Aber ich wollte nur Ihnen zeigen, ein bisschen reden mit Ihnen. Ne? Weil ich habe mir auch sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, warum hat der Patient da jetzt haben Sie einen Linksfemoralkatheter? Haben Sie? Haben die natürlich nicht, das habe ich Ihnen gelogen. Die haben Rechtsfemoralkatheter. Aber hätte auch linksfemoral sein können. Machen die manchmal. Jetzt Klick gemacht bei mir. Da lag der Patient nicht mehr bei mir, weil ich bin ja CPU-Ärztin. Mhm. Aber als die Kollegen gesagt haben, das Bein ist rot, die kann normal reinlaufen. Das waren Erysipel, ne? Was sind die Eintrittspforten für ein Erysipel? Was ist ein Erysipel? Erklären Sie dem Patienten bitte jetzt mal auf einfachen Worten, was ein Erysipel ist. Ja, Das eine Entzündung der Haut, oder? Ja. Ja. Und ja. Ja. Ja. Und Symptome sind Rötung und Rötung. Und, durch Bakterien verursachte Hautentzündung. Ah, das war schon sehr gut, ne? Durch Bakterien. Okay. Was sind die Eintritts- und was sind die Hauptbakterien, die man nachweist? Staphylococcus aureus. Und was noch? Also Hautkeime, Staphylokokken und was noch? Was noch? Streptokokken. Streptokokken. Das sind die zwei, beiden, ne? Die beiden sind die häufigsten. Und was ist die Therapie? Ja, Antibiotikatherapie, aber... Was nimmt man? Das einfachste Antibiotikum? Was ist das bekannteste, einfachste Antibiotikum? Penicillin. Penicillin. Man muss es hochdosiert geben, IV. Wie viel Penicillin muss man beim Erysipel geben zur Behandlung? 10 Mega. Okay. 10 Mega mindestens dreimal. Mhm. Okay? 10 Mega dreimal intravenös. Ganz wichtig, die brauchen das intravenös für mindestens 7 Tage IV. Das dauert so lange. Eine andere Frage. Was passiert denn, wenn der... Entschuldigung, 7 Tage, aber... mindestens 7 Tage über die Vene. Ah, okay. Und was machen Sie denn? Der Patient sagt Ihnen jetzt, er hat eine Penicillinallergie. Was machen Sie dann? Mittel der Wahl ist Penicillin. Was geben Sie, wenn er eine Penicillinallergie hat? Zu detailliert, ne? Clindamycin. Clindamycin. Okay, jetzt wollte ich aber was anderes sagen. Das ist noch die letzte Frage. Was sind die Eintrittsorte? Wonach suchen Sie, wenn Sie ein Erysipel sehen, wo die Bakterien in die Haut reingekommen sind? Was sind die Eintrittspforten? Wissen Sie, was eine Eintrittspforte ist? Wo die Bakterien rein können unter die Haut? Was sind die Eintrittspforten typisch? Offene Wunde, können wir das... Zum Beispiel zwischen den Füßen, was ist da? Zwischen den Zehen? Was ist zwischen den Zehen? Pilz. Hautpilz. Pilz. Ah, ja. Zum Beispiel Hautpilz. Was noch? Trockene Haut, die reißt. So rissige Haut. Was noch? Neurodermitis. Was noch? Was noch? Einfach Verletzung am Nagelbett zum Beispiel. Am Nagel, am Fußnagel. Irgendeine Entzündung, eine kleine. Irgendein Riss. Ja, irgendwas, eine Verletzung, das kann schon dazu führen. Was noch begünstigt ist, was ich sagen wollte, ist, wenn die Patienten Ödeme an den Beinen haben, haben dann Nährboden, die wachsen dann schneller. Okay, jetzt erzählen Sie noch mal mit einfachen Worten, den Patienten beruhigen, was Sie Herr Walter, ja? Alle Befunde sind gekommen. Also Sie leiden unter einer Entzündung der Haut. Also diese durch behandelbare Krankheit mit Hilfe von Antibiotikatherapie können. Wodurch wird sie verursacht? Wodurch wird sie verursacht? Also, Bakterien. Ich wasche mich immer. Ich habe es eben gesagt. Ja, Sie haben gesagt, aber Eintrittsforten, kleinste Eintrittsforten an der Haut können dazu führen, dass Bakterien eine Hautentzündung hervorrufen. trockene Haut. Ganz kleinste, reicht schon aus, dass die Bakterien da reinwandern. Sagen Sie das. Lohnen Sie das. Haut in ein mit, durch ein durch kleinste Hautverletzungen. Eintreten? Ja, durch minimale Hautverletzungen schon eintreten. Ja, sehr gut, genau. Ja, das ist das. Okay. Und das will er. Ach so, okay. Antibiotikum können wir mit Hilfe dieser Antibiotikatherapie können wir diese Krankheit leider können wir nicht so machen. Sie müssen bei uns bleiben, weil diese Warum? Weil diese Behandlung muss intravenös erfolgen, ne? Ja, muss intravenös behandelt werden oder durchgeführt werden. Okay, alles klar. Tagen? Mhm. Sie müssen mindestens 7 Tage stationär bleiben. Ja, genau. Dann super, ich bin zufrieden. Alles klar. Okay. Tut mir leid. Also es geht ja jetzt nicht darum, auch mal so komplizierte Sachen, man bekommen soll. Man soll sich nicht immer darauf konzentrieren, sondern manchmal hat der Patient was ganz anderes. Viel, aber ich möchte auch immer korrigieren, ne? Deswegen. Aber das war eine sehr, also die deutsche Sprache ist super.